So, unser Gitarrero muss mal kurz die Ukulele stimmen. Da geigt es schon wieder schräg. Ich trinke mal kurz. Ja, mein Gott, so viel Zeit muss auch sein. Alter Mann, ist keine Eisenbahn hier. Ich werde nur immer frecher. Yeah. Sagenhaft hier, man kann immer in Ruhe sein Bier trinken. Laden hier noch. Okay, also. Ich höre nicht. Ich weiß. Schöne Klaute. Fertig? Wunderbar. Wieso spiegeln eure Visagen keine heilige Ergriffenheit? Wisst ihr, was das ist? Warum Gott will mich abgetote kaufen? Wie oft hab ich mich schon gewundert und glaubte, im falschen Film zu sein. Nicht 50 Jahre zu spät und auch nicht 100. Es müssen wohl 1000 Jahre sein. Manchmal denke ich, ich bin der letzte Ritter in einer Welt ohne Ritterlichkeit. Aus schönen Träumen zu erwachen, das ist bitter. Aber diese Zeit ist nicht meine Zeit. Wo sind Treue und Ehre, die mag galten? Ich glaub, sie sind für immer fort. Treue ist nicht für diese traurigen Gestalten. Und Ehre nur noch ein leeres Wort. Manchmal denke ich, ich bin der letzte Ritter in einer Welt ohne Ritterlichkeit. Aus schönen Träumen zu erwachen, das ist bitter. Aber diese Zeit ist nicht meine Zeit. Ich bin der letzte Ritter in einer Welt ohne Ritterlichkeit. Aus schönen Träumen zu erwachen, das ist bitter. Aber diese Zeit ist nicht meine Zeit. Und dennoch will ich mich nicht beklagen, hat auch die Welt sich gegen mich verschworen. Ich kenn die Wahrheit und ich werd sie immer sagen. Denn nur wer aufgibt, hat wirklich verloren. Ich kenn die Wahrheit und ich werd sie immer sagen. Denn nur wer aufgibt, hat wirklich verloren. Outro sparen wir uns. Faule Säue sind wir. Danke.